Oder haben Sie etwa Teilhaber, die Ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Wenn es nicht das bereits ergangene Wort der Entscheidung, des Aufschubs bis zum jüngsten Gericht gäbe, wäre zwischen ihnen wahrlich schon jetzt entschieden worden. Und gewiss, für die Ungerechten wird es schmerzhafte Strafe geben.